Wir haben es ja schon immer gewusst, das kann nichts werden, so tönt es in Berlin unter anderem von den Grünen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, muss sich jetzt viel Negatives anhören. Dabei hat er ausgerechnet bei den Grünen auch Freunde, in Österreich, genauer in Tirol. In der Tiroler Landesregierung ist die Grüne Ingrid Felipe zuständig für Verkehr und findet Dobrindts Pläne ökologisch gesehen gar nicht mal so schlecht. Die sollen nicht nur die Autobahnen umfassen, sondern auch die Landstraßen. Anders als in Österreich. In Österreich wird das Pickerl nur für die Autobahn fällig. Die Folge: Mautsparer weichen aus, verstopfen Landstraßen und verpesten Dörfer. Die Überlegung zu schauen, wie man Verkehrsströme so lenken kann, dass die großen Verkehre auf den Autobahnen und nicht durch die Dörfer rollen, das ist sehr sinnvoll und das ist ja bei uns auch das Problem. Logisch wäre es, wenn Ingrid Felipe Dobrindts Pläne deshalb offen unterstützt hätte. Aber weder die grüne Landesministerin noch sonst wer in Österreich dachte daran. Im Gegenteil, denn um das eigentlich Allerwichtigste, um Umwelt und um bessere Lebensqualität geht es im Mautstreit nicht. Gewichtiger ist den Österreichern der finanzielle Aspekt. Maut ja, aber. Dann sollten es alle machen. Ich denke mir, zahlen ja mit dem Pickerl schon anständig. So hört man es an den Tiroler Tankstellen. Und deshalb gehört Österreich auch zu den ärgsten Gegnern der deutschen Mautpläne. In Wien hat man in dieser Beziehung bisher schon jede Form der Höflichkeit fallen gelassen. Von Österreichs Sozialminister Alois Stöger kam erst ein kategorisches Nein zu den Dobrindt-Ideen. Und dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er werde die deutschen Mautpläne höchstrichterlich beerdigen lassen. Österreich ist das Land, das am stärksten Druck gemacht hat in Brüssel. Der Grund: Österreicher, die schnell mal rüber nach Deutschland wollen, müssten sich eine Vignette kaufen. Dabei haben die doch schon ein österreichisches Pickerl. Zwei davon, das will Österreich seinen Bürgern nicht zumuten. Zweiter Grund: Die Deutschen sollen die Kosten zurückbekommen, die Österreicher nicht. The fairness is essential. Fairness ist wichtig, mahnte die slowenische EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc immer wieder. Sie hatte Kompromisse angeboten, vergeblich. Weg vom Aufkleber hin zur kilometergenauen Abrechnung für alle. Für Dobrindt zu kompliziert und nicht sachgerecht. Also erstmal hat uns die EU ja in den letzten Jahren immer wieder aufgefordert, dass wir von der Steuerfinanzierung hin zur Nutzerfinanzierung doch endlich auch in Deutschland gehen sollen. Wir gehen jetzt diesen Weg. Ein langer Weg. Es könnte Jahre dauern, bis der Europäische Gerichtshof überhaupt entscheidet. Und die entscheidende Frage ist: Was entscheidet er dann wirklich? Am Ende könnte nicht nur Dobrindts geplanter Inländerrabatt endgültig kippen, sondern auch Österreichs Pickerl-System. Am Ende könnten die Richter sämtliche Vignettensysteme in Europa in Frage stellen. Nach der Devise: Ist es überhaupt gerecht, eine Vignette kaufen zu müssen, egal wie oft man sie nutzt? Mit Blick auf Österreich hätte Dobrindt dann zumindest eine Freude: Schadenfreude.